jetzt wieder. Der Wind bläst meine Sorgen weg. Ich denk ab und zu an dich, aber daraus werd wohl ich. Ich liebe dich. Ich weiß, du wirst mich vermissen. So geht's nicht, so nicht, Marie. Ich kann keine Liebe finden. Dankeschön.